C2B. Und, weißt du schon, was du nach dem Studium machen willst? Erstmal die letzte Prüfung schaffen. Okay, was willst du machen, wenn du die Approbation erhältst? Ich habe ja als Wahlfach im PJ Gynäkologie gehabt. Ich fand das sehr interessant. Ich könnte nach dem Staatsexamen sogar hier an der Uniklinik anfangen. Unikarriere? Also Forschung und Lehre? Es gibt hier eine große Onkologie, Strahlentherapie und eine plastische Chirurgie. Ich konnte bei einem Forschungsprojekt in der Tumortherapie einige Einblicke in das wissenschaftliche Arbeiten bekommen. Das fand ich sehr interessant. Und ein Promotionsthema hätte ich sogar auch schon. Da sehe ich dich schon auf den Kongressen rumlaufen und Vorträge halten. Vielleicht. Die Frau Graming... Du meinst die Lehrstuhlinhaberin? Ja. Sie hat auch einige Stipendiate über die Deutsche Forschungsgemeinschaft erhalten. Und wenn ich mal ein Jahr in die USA könnte, das fände ich enorm attraktiv. Da hast du ja einiges vor. Die Stelle ist doch garantiert auf 1 oder 2 Jahre befristet, oder? Nein. Der Oberarzt sagte mir, man bekommt zwar einen befristeten Arbeitsvertrag, aber der gilt für die gesamte Weiterbildungszeit. Also 5 Jahre. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Naja, wenn du dich bewirbst, wird es dir die Chefärztin ja genau sagen. Und du hast jetzt in der Chirurgie angefangen, nicht wahr? Ja. Ich will den Facharzt für Allgemeinmedizin machen und da ist mir ein mittelgroßes Haus lieber. Da kann ich eine Menge lernen und Chefarzt will ich sowieso nicht werden. Ich werde mich irgendwann mal niederlassen. Am liebsten wäre mir die Stadt, aus der ich komme. Wenn du eine Praxis hast, bist du ja automatisch Chef. Stimmt. Jetzt will ich erst einmal die grundlegenden chirurgischen Techniken lernen. Kannst du in dem Haus zwischen den Abteilungen rotieren? Ja, ich habe gesagt, was ich vorhabe und wenn alles glatt läuft, werde ich nächstes Jahr in die Innere wechseln. Das wäre für mich auch noch eine Alternative. Mit der Inneren oder Anästhesie anfangen und in den Grundfertigkeiten sicher werden.